ist das Unrecht und frag dich warum. Macht geile Politiker, verkaufen uns für dumm. Dein Volk und deine Heimat sind dem Tode geweiht. Dein geliebtes Vaterland durch fremden Einfluss entweicht. Sieh nicht weg, zeig ihm dein Gesicht. Wo Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Sieh nicht weg, zeig ihm deine Wut. Verteidige die Heimat, verteidige dein Blut. Die kulturelle Gesellschaft wird uns oktroyiert. Deutschland wird zum One-World-Staat deklariert. Sieh nicht weg, zeig ihm dein Gesicht. Wo Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Sieh nicht weg, zeig ihm deine Wut. Verteidige die Heimat, verteidige dein Blut. Denkt daran, eins habt ihr wohl vergessen. Der Zahltag für euch kommt bestimmt. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Sieh nicht weg, zeig ihm dein Gesicht. Wo Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Sieh nicht weg, zeig ihm deine Wut. Verteidige die Heimat, verteidige dein Blut. Sieh nicht weg, zeig ihm dein Gesicht. Wo Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Sieh nicht weg, zeig ihm deine Wut.